南無本師釋迦牟尼佛。 南無本師釋迦牟尼佛。 南無本師釋迦牟尼佛。 南無本師釋迦牟尼佛。 南無本師釋迦牟尼佛。 南無本師釋迦牟尼佛。 Guten Abend wünsche ich allen. Und heute Abend fangen wir an.Mit der sechsten Kapitel von Sandhi Nirmochan Sutra. Die heißt Fen Pie Yi Chie Ping, was heißt Erklärung, Fen Pie hier vielleicht Erklärung von Yoga.Oder Untersuchung von Yoga oder Unterscheidung von Yoga. Fenpie heißt eigentlich Unterscheidung, aber es ist keine ideale Übersetzung hier. Wir können einfach übersetzen Erklärung von Yoga. Jetzt in buddhistischen Sinne, Yoga heißt dann Shamatha und Vipassana.Natürlich, Shamatha und Vipassana hat die Voraussetzungen, so wie Sila, die Yamas, Niyamas in der Yoga-Tradition, das alles auch gehört zu Yoga natürlich. Also Yoga ist nicht nur Shamatha, Vipassana, ist auch alles das zu Übung von Shamatha und Vipassana, die Mittel für Shamatha und Vipassana, ist auch Yoga. Also besonders die Ziegelung der Sinne und so weiter, das alles gehört zu Yoga. Das alles gehört zu den Voraussetzungen für Shamatha und Vipassana. Und wie wir wissen sollten, dann in der indischen Tradition, Yoga dann führt zu Samadhi. Und Samadhi ist in Indien, nicht nur im Buddhismus, Samadhi ist Inhalt von Befreiung. Wenn in Indien, wenn jemand befreit ist, dann er geht in Samadhi. Aber sehr wichtig zu verstehen, es gibt zwei Wege, Samadhi zu erreichen. Weltlicher Weg und überweltlicher Weg. Das ist kodiert in allen Traditionen, die mit Yoga verbunden sind. Egal, ob wir von hinduistischer, jainistischer Tradition reden oder buddhistischer Tradition. Indem wir zur Befreiung erlangen möchten, wir brauchen dann beide Wege, weltliche Weg zu verstehen und überweltliche Weg zu verstehen. In jetzt die Sonderheit von Mahayana-Tradition, man spricht, damit man Buddhismus versteht, alle sind darüber einig, egal ob es Theravada ist oder sogenannte Hinayana, Sarvastivada, Sautrantika und so weiter, oder ob es Madhyamika ist oder Yogacara. Es gibt zwei Ebenen, die man unbedingt durchdringen muss, damit man zur Befreiung erlangt. Und das ist konventionelle Wahrheit und die höchste Wahrheit. Nur wenn man richtig konventionelle Wahrheit verstanden hat, kann man dann auch die höchste Wahrheit verstehen. Und im letzten Ende für den befreiten Person, dann vereinigen sich die weltliche Aspekt von dem Weg und überweltliche Aspekt von dem Weg, das heißt konventionelle Wahrheit und höchste Wahrheit in eine Ganze. Jetzt in der buddhistischen Tradition, damit wir uns befreien, wir müssen richtig verstehen, besonders drei Sachen. Jin, Xing, Guo. Jin heißt, wir müssen verstehen, was Gochara ist. Was Gochara von Yoga ist. Gochara heißt wortlich, wo die Kühe Gras fressen. Der Yogi muss auch verstehen, wo er sein Gras bekommt. Wo er sein Futter bekommt. Wenn er das nicht versteht, er wird sich nicht nach Yoga benehmen. Also dieses Buch ist dann geteilt nach diesen Prinzipien. Erst Gochara, das heißt Gebiet von Yoga. Gochara kann man als Gebiet bezeichnen. Chintie, wie sagt man auf Vietnamesisch? Chintie. Gebiet. Xing heißt benehmen. Wenn man Gebiet versteht von Yoga, dann wird man sich nach Yoga benehmen. Sich nach Yoga benehmen heißt Shamatha und Vipassana im Sinne von Mahayana. Wir jetzt reden über die Mahayana-Tradition. Im Sinne von Mahayana, Shamatha und Vipassana sind die Vollkommenheiten, Paramis. Wenn wir den Weg von Bodhisattva üben, wir üben Paramis. Wenn die Paramis vollkommen sind, werden wir zu Buddha. Parami heißt was? Das, was zu dem anderen Ufer führt, das heißt Parami. Follow me. Das, was von diesem Ufer, dieser Ufer ist Ufer von Vergänglichkeit, von Leiden, von Vergänglichkeit. Wenn wir in Meditation fortgeschritten sind, normale Wesen, die nicht meditieren, verstehen nicht wirklich Leiden von Vergänglichkeit. Leiden von Vergänglichkeit heißt Leiden von den Willenformationen. Und das verstehen diejenigen, die nicht Yogis sind, verstehen das nicht. Im höchsten Sinne Leiden ist Leiden von Willenformationen. Xingku. Damit man das Leiden von Willenformationen versteht, muss man Gebiet von Yoga verstehen. Wenn man Gebiet von Yoga versteht, wird man sich nach Yoga benehmen. Und wenn man sich nach Yoga benimmt, wird man die Früchte von Yoga ernten können. Also dieses Buch, jetzt besprechen wir nur das 6. Kapitel von dem Buch, dann ist geteilt in, man kann sagen, diese drei Phasen des Weges. Erst verstehen Gebiet von Yoga, dann verstehen Benehmen nach Yoga und dann verstehen die Früchte von Yoga. Und jetzt, wir haben in diesem Buch, wir haben 8 Kapitel. Sandhi Nirmochana Sutra hat 8 Kapitel. Was wir analysieren jetzt, und wir haben einen kleinen Bruchteil von 6. Kapitel, wir analysieren nur 6. Kapitel. Aber dieses Buch hat 8 Kapitel und die 8 Kapitel sind alle ein mit anderen verbunden. Dann 1. Kapitel ist Einleitung. Das heißt Nidana auf Sanskrit. Wenn Buddha predigt etwas, es gibt einen Grund dafür. Und dieser Grund und der Hintergrund von den Gründen, dass Buddha dieses Sutra erklärt hat, sind nicht gegeben in Einleitung. Das nächste Kapitel bespricht höchste Wahrheit. Damit man Gebiet von Yoga versteht, muss man verstehen, wahrheitsgemäß, was höchste Wahrheit ist. Sonst, wenn man das nicht versteht, wird man das, was eigentlich konventionell ist, als höchste Wahrheit betrachten. Und Resultat davon ist, dass man an höchste Wahrheit anhaftet. Aber eben für diejenigen, die höchste Wahrheit verstehen, höchchste Wahrheit ist höchste Wahrheit, indem man an höchste Wahrheit nicht anhaften kann. Deswegen ist es höchste Wahrheit. Sehr wichtig zu verstehen. Besonders in unserer Zeit, es ist besonders wichtig zu betonen. Höchste Wahrheit ist höchste Wahrheit, indem man es nicht fassen kann. Deswegen Buddha fängt an, dieses Sutra mit Erklärung von dem, was erste Wahrheit ist, was höchste, erste Wahrheit heißt auch höchste Wahrheit. Wenn wir nicht von dieser Wahrheit wissen, sozusagen, was Religion anbetrifft, wir sind sozusagen verloren in der Welt. Nach allen wahren religiösen Regeln, Welt hat Bedeutung durch höchste Wahrheit. Ohne höchste Wahrheit, die Welt hat keine Bedeutung. Und die Bedeutung von der Welt kommt von den Wesen. Und die Wesen tragen die höchste Wahrheit. Dann, wir werden sehen, Anfang von unserem Kapitel auch fängt an eigentlich mit höchste Wahrheit. Richtige Verständnis von höchste Wahrheit ist eigentlich richtige Einstieg von Hinsichtpunkt von Mahayana besonders in Dharma. Und wir wissen sollen, wie unterscheidet sich die Mahayana-Lehre von Theravada-Lehre, in dem Mahayana-Lehre betont, egal welche Mahayana, welche Richtung von Mahayana, betont, dass die höchste Wahrheit kann nur eine Wahrheit sein. Es gibt keine andere Wahrheit. Deswegen ist es höchste Wahrheit. Und es ist auch höchste Wahrheit, indem man es nicht greifen kann. Also im Gegensatz zu einem, der sich nach der Frucht von Arahat sehnt, der Bodhisattva fängt an mit höchster Wahrheit. Mit Leerheit. Oder die Leerheit in nicht-dualistischen Verständnis, was Soheit heißt. In Soheit alles ist gleich. Was heißt alles? Alle Welten, alle Wesen, alles, was zu tun ist und die wahre Natur der Dinge in der Zeit, in der Tat, hier was gemeint ist, die Tathagata Garbha, diese Buddha-Wesen in den Wesen. Das ist gleich für alle. Also diese vier Welten, Wesen, was zu tun ist, und Buddha-Natur sind gleich für alle, ohne Unterscheidung. Gleich für alle in höchster Wahrheit. In konventioneller Wahrheit sind anderes, aber in höchster Wahrheit sind gleich. Also, zweite Kapitel dann erklärt, was wir hier kommen wir am Anfang von unserem sechsten Kapitel dazu, dass höchste Wahrheit ist höchste Wahrheit, indem er sich nicht mit Worten fassen lässt. Das, was sich mit Worten fassen lässt, ist nur konventionelle Wahrheit. Jetzt unsere Philosophen suchen immer die höchste Wahrheit mit den Worten, aber das ist so wie von Hinsichtspunkt von Mahayana Philosophie, das ist so wie suchen, was gute Beispiel. Die Haare auf der Schildkröte, die Hörner auf dem Kopf von Hasen. Aber wir machen das immer. Wir denken, dass unsere Begriffe entsprechen der Realität. Aber die Realität ist anderes als die Begriffe. Deswegen, wenn ich in einer Sprache ist was anderes, ein Buch auf Deutsch, Kniha auf Tschechisch und so weiter. Was ist wahr und was ist falsch? Kniha oder Buch? Hier, das ist alles Konvention. Trotzdem, durch Konvention ist unser Geist geprägt, aber diese Konvention entspricht nicht der Realität. Das ist Yogacara. Dieses Buch gehört zu Yogacara-Tradition. Jetzt, nach der Yogacara-Tradition, natürlich die anderen akzeptieren es nicht. Der Buddha hat gedreht drei Räder von Dharma. Erste Rad von Dharma in Banares. Satipatthana, Isipatthana, in dem Hain von Gazellen, in Sarnath heutzutage, hat er angefangen drehen, Rad von Dharma, über die vier edlen Wahrheiten. Das haben wir alle gelernt. Und das ist dann diese Lehre, dann hat er weiterentwickelt in unzähligen Gesprächen. Dann hat er zweite Rad von Dharma gedreht in Rajgi, Rajagaha, auf Gridhakuta, Gaya, wie sagt man, Gaya-Gipfel. Da lehrte er die Pragya Paramita, transzendentale Weisheit Sutra. Das ist sehr, sehr großer Komplex. Vielleicht genauso groß wie die Gespräche von Buddha in Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya und so weiter. Aber das nicht so gut bekannt ist. Und da Buddha lehrt, dass in der Tat es existiert nur eine Wahrheit, eine Tatsache, und das ist Leerheit. Deswegen rezitieren wir Herzsutra, das zusammenfasst diese Lehre von Tausenden und Tausenden Seiten auf eine Seite. Heute Abend werden wir auch rezitieren. Essenz ist, dass alle die Realität, dass wir erfahren, egal ob es zusammengesetzt ist oder Nirvana nicht zusammengesetzt ist, alles ist leer. Und Leerheit ist die einzige Wahrheit. Andere Wahrheit gibt es nicht. Und Leerheit in diesem Sinne von einzige Wahrheit heißt Soheit. Und Leerheit ist eben Leerheit in Wahrheit im höchsten Sinne. In Theravada-Tradition vier Wahrheiten. In Mahayana-Tradition natürlich vier Wahrheiten auch, aber vier Wahrheiten ist konventionelle Wahrheit. Die höchste Wahrheit ist nur eine Wahrheit, Wahrheit von Soheit. Und Bodhisattva ist einer, der über diese Wahrheit meditiert. Jetzt eben diese Wahrheit, wenn diese Wahrheit macht Sinn, alle anderen Wahrheiten machen Sinn. Wenn diese Wahrheit nicht Sinn macht, so sagt der Nagarjuna, dann alle anderen Wahrheiten machen keinen Sinn. Alles kann nur Dasein in dem Sinne, dass es leer ist. Leer ist heißt keine eigene Eigenschaft. Alle Eigenschaften der Dinge sind basiert auf Bedingungen, Ursachen und Bedingungen. Und diese Ursachen und Bedingungen, damit sie funktionieren, müssen sie leer sein von eigener Natur. Sonst können sie nicht funktionieren. Wie das Anatta? Anatta? Anatta ist Selbstlosigkeit. Und Selbstlosigkeit ist, indem alle, was wir erklären, ist selbstlos, ist es leer. Theravada betont Selbstlosigkeit der Pudgala Nairatmya, Selbstlosigkeit von Wesen. Mahayana betont Selbstlosigkeit von Dharma, von Dinge. Das ist der Unterschied. Wenn man Selbstlosigkeit von selbst durchgedrängt hat, kann man ein Arahat werden. Aber um ein Buddha zu werden, muss man vollkommen Selbstlosigkeit der Dinge zu verstehen. Also, Betonung ändert sich von Selbstlosigkeit von Person zu Selbstlosigkeit der Dinge. Das ist dann Mahayana. Theravada hat auch Selbstlosigkeit von Dingen, aber es wird sozusagen zu Selbstlosigkeit von Person zu ordniert. Aber in Mahayana, man fängt an mit Selbstlosigkeit von Dingen. Die Mahayana-Schriften erklären, wenn Selbstlosigkeit der Person ist die Tatsache, was passiert? Natürlicher Zustand ist Nirvana, Selbstlosigkeit der Dinge. Und indem wir nicht natürlicher Zustand verstehen, leiden wir. Also von Anfang an in Mahayana Lehre, alle Erscheinungen sind schon in Nirvana. Wenn Person selbstlos ist, dann ist logisch, dass Nirvana ist natürlicher Zustand. Und dieser natürliche Zustand heißt Soheit. Wunschlos. Wunschlos. Man, den Geist ist wunschlos und greift nach nichts. Ja, natürlich. Wenn er greift, dann ist es keine Soheit. Und eine Soheit kann man nicht greifen, deswegen heißt es Soheit. Okay. Dann jetzt, nach der Lehre von Yogacara, Buddha hat dann definitive Lehre, dritte Rat von Dharma, und das ist Sandhi Nirmochana Sutra. Und das ist die definitive Erklärung von Wahrheit. Und die definitive Erklärung von Wahrheit, dann kommt jetzt dritte Kapitel von diesem Buch, heißt über Geist. Die definitive Wahrheit ist der Geist. Und Geist ist Soheit. In Yogacara-Tradition werden viele verschiedene Sorten des Geistes erklärt im Rahmen von konventioneller Weisheit. 7 verschiedene Sorten von Geist, 8, 9. Aber in der Tat wird auch sehr klar erklärt, dass der Geist ist nur eins und ist einzige Wahrheit. Dann kommt 4. Kapitel, dann wird auf diese Grundlage von einzige Wahrheit von Geist wird erklärt dann 3 Stufen von Wahrheit. Durch 3 Stufen von Wahrheit kommt man zu einer Wahrheit von Soheit des Geistes. Die erste Stufe der Wahrheit heißt Parikalpita. Parikalpita heißt von Sanskrit Wurzeln. Hier gibt es keine Studenten von Sanskrit. Auf Chinesisch Tianqi. Wie sagt man auf Vietnamesisch? Qi oder Kalpita heißt fabriziert. Fabrikation. Gibt es ein besseres deutsches Wort? Als das ist auf Französisch. Fabriqué ist künstlich erzeugt. Kann man sagen? Spekuliert. Idealisiert. Das ist nicht ideal. Kalp heißt diese Sanskrit-Wurzel Klip heißt eigentlich arrangiert. Ich habe das schon ideiert, heißt es. Arrangiert heißt Klip. Pari heißt herunter. Ist alles arrangiert. Und das ist die Realität von Worten, von Schalen und von Vakya, von wie sagt man Vakya? Chidze, Sentence, von Sätzen, von Sätzen, Namen und von Syllaben. Und diese Realität von Namen, Sätzen und Syllaben, das fabriziert oder arrangiert herum die Realität, die nicht entspricht. Wenn man anhaftet an etwas, man haftet nicht an Realität, aber man haftet an die Vorstellung von der Realität, dass durch diese Namen, Sätzen und Lauten erzeugt würde. Auch Lauten, die Vögel und da haben wir die Schäfe, die haben auch eigene Realität. Sie verstehen sich sehr gut. Die Hunde auch verstehen sich gut. Und sie kennen sehr manche Sachen, sie können kommunizieren sogar besser als wir. Und das ist dann Realität, dass zusammengesetzt ist oder arrangiert ist durch Namen, Lauten und Sätze. Und diese Realität hat keine eigene Eigenschaften. Aber wir irren uns in dem, dass wir wahre Eigenschaften dieser Realität geben. Indem wir diese Realität wahre Eigenschaften geben, wir sind auch von wahrer Realität getrennt. Aber dazu müssen auch Bilder gehören, weil jemand, der nicht... Jetzt nicht mehr reden, später. Gut. Wir machen Diskussion später, sonst wenn wir nach jedem Satz diskutieren, dann kommen wir nicht weiter, oder? Habe ich recht? Dazu kommen wir, dass diese ganze sechste Kapitel beschäftigt sich mit den Bildern. Verständnis von Bildern ist Wesen von Meditation in dieser Tradition. Aber dazu kommen wir später. So, dann diese Realität von Namen, Sätzen und Lauten ist basiert auf konditioneller Realität. Aber wir eben nicht verstehen diese konditionelle Realität, die nach dieser Schule wirklich existiert, aber wirklich existiert als Geist. Wir haben nicht richtige Verständnis von dieser Realität von bedingten Entstehung, die Realität von Bedingungen und Ursachen, indem wir auf diese Realität, die eigentlich die Realität von wahren Erfahrung ist, unsere Sätze, Namen und Lauten aufsetzen. Dankeschön. Aber trotzdem, diese Realität von Namen und so weiter existiert auf Grundlage von dieser Realität von Bedingungen, Ursachen und Bedingungen. Wenn diese Realität von Ursachen und Bedingungen nicht da ist, wir haben keine Namen. Jetzt diese Realität von Bedingungen und Ursachen ist nicht wahrlich entstanden. Es ist wahrlich entstanden auf Grundlage von den Namen, Sätzen und Lauten, die wir auf diese Realität dann aufsetzen, wie wir gesagt haben. Der Buddha erklärt bedingte Entstehung auf Grundlage von Nichtwissen. Nichtwissen ist nicht wirklich entstanden. Nichtwissen ist wirklich entstanden auf Grundlage von den Namen, Sätzen, Begriffen, Lauten. Jetzt, wenn wir die Realität, das Parikalpita ist, das arrangiert ist durch Namen, Lauten und Sätzen, von der Realität, das durch Bedingungen und Ursachen entstanden ist, wegnehmen, dann bekommen wir die höchste Realität. Die Soheit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt draußen gehen, hier gibt es nicht viele Schlangen, gibt es? Wenige. Dann wenn wir, wenn man im Wald in Sri Lanka oder Burma lebt, da gibt es viele, viele Schlangen. Und man hat, wenn man in der Nacht spazieren geht, man muss sehr, sehr aufpassen. Dann, indem man, vor kurzem war ich in der Slowakei, habe ich unterrichtet, und da in der Nähe von Zvolen, da gibt es ein Gebiet, wo es Wölfe gibt. Und der Nachbar hat gesagt, dass seine 8 Schäfe wurden von den Wolf getötet. Sie fressen nur eine, aber töten sie alle. Dann ich ging zu Wald und habe mich daran erinnert, an diese Geschichte von dem Nachbar, dass 8 Wölfe, dass 8 Schäfe verloren hat. Dann habe ich gehört ein Gerausch da im Wald. Alles kommt von hier. Kein Wolf da, aber wir haben Vorstellung von Wolf. Genauso, wenn wir draußen gehen in Sri Lanka, ich habe oder Burma, ich habe dort lange, lange Jahre gelebt, dann hat man Vorstellung im Kopf von Schlange. Sehr, sehr tief geprägt. Dann sieht man auf dem Wege Seil, ein Seil, genauso wie mit dem Wolf in Slowakei, in Zvolen, dann hat man Angst. Aber nachher man sieht, ah ja, das bewegt sich nicht, das ist doch keine Schlange, das ist ein Seil. Dann, wenn man untersucht weiter den Seil, dann sieht man, dieses Seil eigentlich ist auch nur Faden, die man auseinander machen kann. Und wenn man diese Faden wieder auseinander macht, dann bleibt nichts. Genauso diese Schlange, das ist diese Parikalpita-Realität. Wir sehen etwas, was nicht da ist, weil diese Namen, Sätze, Begriffe tief in unserem Geist, durch unsere Erziehung, unsere Karma, was wir anhaften, nach der buddhistischen Lehre, ist nicht die Realität, ist unsere Vorstellung von Realität. An Realität kann man nicht, Realität ist Realität, indem man an das nicht anhaften kann. Und von buddhistischem Hinsichtspunkt an das, was man nicht anhaften kann, das ist real. An das, was man anhaften kann, ist nicht real. Das, an was man anhaften kann, sind unsere Vorstellungen von Realität, die auf Namen, Sätzen und Lauten basiert sind. Und wir haben andere Realität als andere Wesen, indem wir andere Karma haben und Verschiedenheit von Wesen bezieht sich auf Verschiedenheit von Karma. Und Verschiedenheit von Karma bezieht sich auf Verschiedenheit von Anhaften an Begriffen. Unser Freund, wie heißt der große Hund? Kunzang hat seine ganz feste Vorstellung von Realität. Auch andere Wesen, die Vögel haben, die Katzen haben. Aber entspricht diese Realität der Wahrheit? Nein. Das ist Realität von Lauten, Namen, Sätzen erzeugt, die wir fast nehmen, immer nehmen als etwas, was wahrlich entstanden ist. Wenn wir verstehen, wie es wirklich ist, dann werden wir verstehen, dass es nicht wahrlich entstanden ist. Dann diese Realität von bedingten Entstehung ist so wie Seil. Aber diese Seil, genau wenn man das auseinandersetzt, dann bleibt es nicht mehr Seil. Und in diesem Sinne ist es nicht wirklich entstanden. In der Wahrheit, nichts ist wirklich entstanden. Was wirklich entstanden ist, ist entstanden durch unsere lauten Namen und Sätze. Das ist Yogacara-Philosophie. Jetzt, vierte Kapitel dann erklärt diese drei Stufen von Realität. Parikalpita, Paratantra, Parinishpana. Realität, das durch Namen erzeugt wurde, Realität, das durch bedingte Entstehung erzeugt wurde und Realität, das perfekt ist. Vollkommen ist. Und die vollkommene Realität ist eben die Realität, dass man nicht von bedingten Entstehung trennen kann, aber das bezieht sich nicht an die Wörter. Und diese Realität heißt auch bloße Bewusstsein. Geist als Soheit. Von dieser Realität des Geistes als Soheit ist alles deriviert. Dann was zu erkennen ist, damit man zu höchster Realität gelangt, ist, dass diese Parikalpita-Realität, die Realität von Namen, Sätzen, Lauten, hat überhaupt keine Eigenschaften. Wenn man das verstanden hat, dann wird man auch verstehen, dass die Realität, die wir erleben als bedingte Entstehung auf Grundlage von Namen, von Sätzen und Lauten, ist nicht in Wirklichkeit entstanden. Es ist nur entstanden in Wirklichkeit in unserem Geist, nirgendwo anderes, auf Grundlage von Namen und so weiter. Wenn wir das klar erkannt haben, dann können wir erkennen die höchste Realität, die perfekte Realität von Wahrheit, so wie es wirklich ist. Und in dieser Realität von Wahrheit ist höchste Realität, in dieser Realität gibt es nichts zu greifen. Diese Realität kann auf keinen Fall ein Objekt von Anhaftung werden. Deswegen ist es die höchste Realität. Paratantra, Itha. Und jetzt kommen wir zu sechste Kapitel. Wenn man das verstanden hat, hat man verstanden Gebiet von Yoga. In anderen Worten, wenn man Geist verstanden hat, hat man alles verstanden. Und wahre Yoga muss basiert sein auf Verständnis des Geistes. Nirgendwo anderes kann man Wahrheit finden. Wenn man darüber klar ist, dann kann man sich nach Yoga benehmen. Und wie man sich nach Yoga benimmt, indem man richtig Shamatha und Vipassana übt, das ist unser sechste Kapitel, und indem man richtig die Paramis, siebte Kapitel erklärt, die Paramis, die Vollkommenheiten, Übung von Vollkommenheiten und Fortschritt in den Vollkommenheiten. Bis zu dem Zustand von Buddha. Praxis von Vollkommenheiten führt dann zum Zustand von Buddha. Man darf nicht denken, dass jemand, der Theravada angehört, ist ein Arahat oder wird ein Arahat, jemand, der Mahayana ist, wird unbedingt ein Buddha werden. Das sind alle auch Konventionen. Nichts anderes als Konventionen. Wenn man solche Kleider trägt, ist er Mahayana. Wenn man andere indische Kleider trägt, ist er Hinayana. Das ist genau Parikalpita. In der Tat, die wahre Mahayana, so wird auch sehr klar im Text erklärt, wahre Mahayana ist Verständnis, wahrheitsgemäß, von Gebiet, von Yoga und Benehmen nach Yoga. und Benehmen nach Yoga ist dann Praxis von Vollkommenheit. Der Arahat, er hat sich von Karma befreit, aber er hat sich nicht befreit von Vollkommenheiten, deswegen von Gewohnheiten, Vasanas, von dem Einfluss von Gewohnheiten in das Herz. Deswegen sein Herz hat noch Tendenzen. In dem Herz hat Tendenzen, es ist nicht die wahre Realität. Wahre Herz, wahre Geist ist eben Soheit. Und Soheit ist Soheit, indem es keine Tendenzen hat. Wenn man nach dieser Realität wahrheitsgemäß reflektiert, dann bekommt man die Früchte von dem. Das ist sechste Kapitel sind die Fragen von Maitreya, zukünftige Buddha, über Yoga. Siebte Kapitel sind die Fragen von Avalokiteshvara über die Paramis, die Vollkommenheiten. Und am Ende kommt Kapitel von Fragen von Manjushri, Bodhisattva der Weisheit, an Früchte von Yoga, Zustand von Buddha. So, wir haben sehr, sehr kurz einfach erklärt, Inhalt von diesem Buch, dann auch die Stellung von diesem Buch in buddhistischer Literatur. Es darstellt, also dritte und letzte definitive Rat von Dharma, dass Buddha auf einer Seite, wie in Einleitung erklärt wird, auf einer Seite in verschiedenen reinen Ländern gelehrt hat und auf andere Seite in Vaishali. Ein dritter Rat von Dharma für die Menschen wurde in Vaishali gelehrt. Erster in Sarnath, zweiter in Rajagaha, dritter in Vaishali. Und jetzt kommen wir zu dem Text. Bis wann haben wir jetzt heute bis 9 Uhr? 9.30 Uhr? 9.15 Uhr. Dann machen wir ein klein bisschen. Heute war mehr Einleitung, dann morgen gehen wir dann weiter in den Text und besonders besprechen wir Shamatha und Vipassana. Also der Text, die Übersetzung läutet so: Zu dieser Zeit sprach der Bodhisattva Maitreya den Buddha an und sagte: Weltgeehrte, im großen Fahrzeug, wenn ein Bodhisattva die Meditation von Shamatha und Vipassana übt, was ist die Grundlage, wo soll er verweilen? Das ist eine sehr gute Übersetzung, genau wie im Chinesisch. Also dieser Satz, wie es weitergeht, weiß ich nicht, ich habe noch nicht gelesen. Wir haben die englische Übersetzung hier. At that time the Bodhisattva Maitreya addressed the Buddha and said, World Honored One, in the great vehicle, when a Bodhisattva practices a meditation of quietude and vision, Warum nicht Shamatha und Vipassana ist besser? What is his support? Grundlage, Support, okay. Und what is his station? Hm? Station ist nicht klar. Besser ist, wo soll er verweilen eigentlich? Hm? Also, die Frage 1, was ist die Grundlage? Eigentlich fragt der Maitreya fragt nach der Ursache von Streben. Was ist die Ursache von Streben? Und wie verweilt so ein Bodhisattva, der im Sinne von Mahayana, Shamatha und Vipassana übt? Jetzt, besonders in China, die meisten chinesische Buddhisten, alle lernen und viele kennen auswendig, auch in Vietnam, Diamant Sutra. Diamant Sutra, besonders indem es mit Tradition von Zen, der Huineng, sechste Patriarch, hörte nur einen Satz von Diamant Sutra und wurde erleuchtet. So die Tradition. Also Diamant Sutra ist auch genauso wie Herz Sutra sozusagen mehr umfangreiche Zusammenfassung von Inhalt, von großem Komplex, von transzendentale Weisheit, Literatur. Und diese Diamant Sutra fängt an sehr ähnlich. Der Subhuti, das ist der Held von, Hauptheld von transzendentale Sutra Literatur, fragt den Buddha, wie fragt er? Um sein Herz zu Changfu Chi Xin. Also wie soll er sich üben, um Jixin, Xiangfu Jixin, das ist wie soll er sein Herz kontrollen oder unter Kontrolle bringen, ja. Ist besser. Wie? Und der Buddha antwortet, was antwortet er? Er nimmt an sich diese Geliebte, dass er alle Wesen zu anderen Ufer bringt und gleichzeitig sieht er keinen Wesen. Ist das nicht wahr? Und hier haben wir ähnliche Situation. Wie ist so ein Bodhisattva Shamatha und Vipassana im Einklang mit Mahayana. Das Ziel von Mahayana ist höchste Erleuchtung. Anuttara Samyak Sambodhi. Höchste Erleuchtung ist was für eine Erleuchtung? Soheit. Erleuchtung zusammen mit allen Wesen. Das ist Erleuchtung von Buddha. Wenn jemand zu Bodhisattva wird, er dann kann nicht glauben an individuelle Erleuchtung. Er glaubt nur an Erleuchtung zusammen mit allen Wesen. Das heißt Anuttara Samyak Sambodhi. Anuttara heißt höchste, Samyak richtige, Sambodhi zusammen mit allen Wesen. Wenn wir rezitieren Herzsutra, was ist, welche Mantra ist am Ende von Herzsutra? Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Das ist Mantra von höchster Erleuchtung. Das ist Zustand von Buddha. Was heißt das? Übergegangen zum anderen Ufer. Übergegangen zu anderen Ufer, übergegangen zu anderen Ufer, zusammen mit allen Wesen. Das ist Anuttara Samyak Sambodhi. Wenn wir Bodhisattva Weg üben, dann wir nehmen Geliebte. Man fängt an mit Geliebten. Wichtig, alle Bodhisattvas haben Geliebte. Es gibt kein Bodhisattva ohne Geliebte. Dann in China oder in Vietnam lernt man die Geliebte von Amitabha, die Geliebte von Samantabhadra, 10 Geliebte, dann Geliebte von Kshitigarbha, Tizangbosa, das sind die populärsten. Und es gibt 4 Grundgeliebte, die alle an sich nehmen, ohne Ausnahme. Und was sind die 4 Grundgeliebte? Alle Bodhisattvas, die Geliebte nehmen, haben auch Geliebte, diese höchste Erleuchtung zu erlangen. Aber vor dem höchsten Erleuchtung, Jungsen Wupien Shientu, Fana Wutin Shientu, Anfamen Ulian Shientu, Fota Wusan Shientu. Ich gelobe, Jungsen Wupien Shientu, ich gelobe, dass ich alle Wesen, nicht nur mich selbst, zu dem anderen Ufer bringe. Erste Geliebte. Wie ist das möglich? Jetzt haben sie gelernt. Niemand kann alle Wesen zu anderen Ufer bringen. Nur der Geist kann es. Und der Geist gehört niemand. Und alle sind schon erleuchtet. Ist das wirklich wahr? Muss man untersuchen. Wenn sie sich ärgern, sind sie erleuchtet. Ja? Das haben sie gesagt. Alle Wesen in ihrem ursprünglichen Zustand sind erleuchtet. In der höchste Wahrheit. Höchste Wahrheit. Okay, das ist. Aber jetzt nicht Jungsen Wupien Shien Fanao Wutin Shien Tuan. Ich gelobe, dass ich alle Befleckungen des Geistes beseitige. Nicht nur meine, aber von allen Wesen. Dann Famen Wuliang Shien Shie. Ich gelobe, dass ich lerne alle Dharmas, nicht nur Buddhismus, auch Medizin, alles, was für die Wesen nützlich ist. Ich gelobe, dass ich das alles lerne. Wer kann das machen? Niemand, nur der Geist kann das machen. Und was kommt am Ende? Ich gelobe, dass ich erreiche die höchste Erleuchtung. Fotao Wusang Shien Chen. Ich gelobe, dass ich realisiere die höchste Erleuchtung. Und hier haben wir was Ähnliches. Der Buddha antwortete, Maitreya, guter Sohn, Warum, guter Sohn? Warum ist Maitreya guter Sohn? Was ist gute Tochter und guter Sohn in Dharma? Bist du eine gute Tochter? Ein guter Sohn und gute Tochter sind die Söhne und die Tochter, die für Erleuchtung nicht streben, sondern für Erleuchtung schon destiniert sind, oder wie sagt man? Die haben schon Klarheit über Erleuchtung. Das sind die gute Tochter. Guter Sohn, du solltest verstehen, dass im großen Fahrzeug, also in Mahayana, wenn ein Bodhisattva Shamatha und Vipassana ist, die Grundlage und das ist jetzt die Ursache von Streben und der Ort des Verweilens, das ist freie Übersetzung, also er verweilt eigentlich auf Chinesisch, das unwirkliche Dharma und die Entschlossenheit, höchste Erleuchtung zu erlangen ist. Jetzt, wenn wir mit Chinesisch vergleichen, das heißt, die Ursache für Strebung, das ist sehr wichtig zu verstehen, von einem Bodhisattva ist die Tatsache, dass alles, was etabliert ist, als etwas, was wirklich da ist, mit eigener Natur, alles das ist nur illusorisch. Die Wahrheit kann man nicht etablieren. Deswegen ist es die höchste Wahrheit. Wenn man das etabliert durch Worte, wird es nicht die höchste Wahrheit sein. Das ist alles sehr familiär für diejenigen, die sich mit chinesischer Philosophie beschäftigen, die Tao, das man nennen kann, ist nicht ewige Tao. Damit fängt an Tao Te Ching. Die meisten, die chinesische Kultur studieren, lernen das auswendig sogar. Also alles, was man etablieren kann, man etabliert illusorisch, nicht in Wahrheit. Wenn es die Ursache von Streben wird, das heißt, was ist Unterschied zwischen Bodhisattva, einer der strebt als Bodhisattva und einer der strebt als Arahat, zukünftige Arahat, ist, dass wenn jemand strebt nach Arahat, er unterscheidet die wahre Realität nach den Eigenschaften, wahren Eigenschaften. Aber alles, was nach wahren Eigenschaften etabliert wird als Realität. In der Tat ist nur provisorisch, ist nicht wirklich etabliert. Realität lässt sich nicht wirklich etablieren. Wenn man das als Ursache von Streben an Shamatha und Vipassana versteht, dann verweilt man in dem Entschluss, höchste Erleuchtung zu erlangen. Wenn man das nicht verstanden hat, dann eben wird man sich über Inhalt von höchster Erleuchtung und auch über Strebung nach höchster Erleuchtung irren, weil man wird versuchen, etwas als höchste Wahrheit zu etablieren, das nicht höchste Wahrheit sein kann. In anderen Worten, alles, was man unterscheiden kann, ist nur konventionelle Wahrheit. Aber die Besonderheit von Buddhismus ist, dass man darf nicht Religion etablieren auf Grundlage von höchster Wahrheit. Man muss Religion etablieren auf Grundlage von konventioneller Wahrheit. Aber Buddhismus ist die einzige Lehre, das lehrt, und dann im letzten Ende muss man auf Religion loswerden. Warum muss man Religion loswerden? Dass alles, was man als Essenz, als Substanz etabliert, ist nur illusorisch etabliert. Es ist nicht etabliert in der Wahrheit. Die Wahrheit, wenn wir es wahrheitsgemäß verstehen, muss unbedingt substanzlos sein. Und diese Substanzlosigkeit des Geistes für die Yogacharin eben heißt Soheit. In dem alles, was wir erkennen durch den Geist. Dann wir machen hier Schluss, sonst wird es zu viel. Morgen setzen wir fort. Jetzt haben wir noch eine Stunde. Dann jetzt haben wir Zeit für Fragen. Dann rezitieren wir und am Ende machen wir noch eine kurze Meditation. Lodrong. Mit Einatmen akzeptieren wir Leiden von allen Wesen, mit Ausatmen wir wünschen allen Wesen diese höchste Verwirklichung. Das ist Mahayana Meditation. Und jetzt, indem wir über Atmen meditieren, dann wir können es verbinden. Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Ich bin gebunden, dann ich mache Pause in gebundenen Zustand. Nee, ist gut so, ganz gut. Eigentlich, es kann arbeiten nur, wenn man lange es behält. Ne? Am Anfang hatte ich Schmerzen, aber jetzt habe ich nicht mehr Schmerzen. Das heißt, der Körper kann es allmählich akzeptieren. Okay, machen wir Pause. So, wir haben einiges gesagt, dann immer nach dem Vortrag werden wir ein bisschen diskutieren. Während des Vortrags ist nicht ideal, dass man zu viel fragt. Natürlich, wenn man nicht versteht, muss man fragen, aber lieber mit den Fragen warten, bis der Vortrag zu Ende geht. Dann diese Neugier ist Wurzel der Weisheit. Das haben schon die alten Griechen gesagt. Es ist sehr, sehr gut, dass man neugierig ist und möchte weiter wissen, aber während Vortrag ist nicht ideal. Dann wir lassen das nach dem Vortrag, aber während Vortrag natürlich, wenn nicht etwas nicht verstanden ist, soll man fragen und sollte man bestimmt fragen. Aber nicht, dass man andere Thema dann entwickelt. Nicht wahr? Und jetzt haben Sie die besten Bedingungen, Ihre Neugier zu befriedigen. Erste war das mit dem einmal die Sprache, die Wörter sind, dass sie die Illusion bilden. Und dann gibt es noch die Bilder. Ein Mensch, der taub ist und nicht sieht, trotzdem haftet er auch. Ja, haftet er. Das heißt, muss noch außer dem Wort noch was etwas. Diese Begriffe hat er. Die Begriffe bekommt er schon. Diese Anhaftung sogar die Säuglinge schon haben. Diese Tendenz von Zuneigung und Abneigung gibt es sobald wie wir geboren sind. Ist schon da. Aber das heißt durch andere Sinne. Also nicht nur durch Hören und Sehen, nur andere Sinne dieses Greifen. Auch der Säugling hat sein Begriff Wort, obwohl er es nicht zum Ausdruck bringen kann. Er hat auch Denken. Denken schon. Aber die Wörter entstehen, wenn ein Mensch hört, von dem Umgebung. Er lernt die Wörter. Ja, aber er hat gewisse Begriffe, die schon da sind. Die sind schon da. Vielleicht eher Konzepte. Kann man Konzepte sagen? Konzepte, ja. Das ist karmisch dann. Konzepte haben mit Karma zu tun. Warum haftet man an Konzepte? Nach der buddhistischen Lehre haftet man an Konzepte, weil man an Empfindung haftet. Durch Anhaften an Empfindung erzeugt man Karma. Und wenn man Karma erzeugt, ist gleichgesetzt mit Anhaften an Konzepte. Der Buddha ist einer, der die Konzepte anwendet, wie sie den Wesen bekannt sind, aber haftet nicht daran. Suttanipata erklärt. Beste Erklärung finden Sie Suttanipata. Deswegen Nagarjuna benutzt Suttanipata für seine Madhyamika-Philosophie. Suttanipata sagt, hi loke panyati samutiyo te sabbe na upeti vidhu te sabbe. Was immer es an Konventionen gibt in der Welt, die benutzt der Weise, aber haftet nicht daran. Was normalerweise Objekt der Anhaftung ist, ist nicht die Realität, sondern die Konzepte, die wir an Realität zu, wie hast du gesagt, zu drauflegen oder sowas. In Sanskrit gibt es ein technisches Wort dafür, das heißt Samaropa. Wir erzeugen Befleckungen durch Prozess von Apavada und Samaropa. Prozess von Nehmen von der Realität, was nicht weg, was nicht da ist, das heißt Apavada und Samaropa, zugeben zu der Realität etwas, was nicht da ist. Dann, was ist die höchste Realität, wird erklärt, das ist die Realität, die nicht erlaubt Samaropa und Apavada, die nicht erlaubt, dass man etwas zugibt oder etwas davon wegnimmt. Und das ist Wahrheit. Omitobo. Noch irgendwelche Neugier oder Frage? Fasche, Junge, Tongzong, nachdenken. Ja. Man lernt viel durch Diskussion, durch Fragen. Immer Fragen, immer Fragen, so lernt man. Wenn wir diese Welt einfach nur erschaffen, diese unwirkliche Welt, durch unsere Worte und Gedanken, wieso ist denn das überhaupt möglich? Also, wenn es das sowieso nur Probleme bereitet? Nicht wissen. Dieser Zustand von Leiden kommt durch Nichtwissen. Und dieser Zustand von Leiden kann nur, wir haben darüber gesprochen, nur beseitigen durch Wissen. Nichts anderes. Wir sind Wesen, indem wir anhaften. Der Buddha in diesem Sinne, auf Chinesisch schreibt man Mensch und Nein, Buddha. Wir sind Wesen, indem wir haben Objekte von Anhaftung. Buddha ist kein Wesen, in dem er kein Objekt von Anhaftung hat. Deswegen, Buddha ist gleichgesetzt mit Wahrheit. In der Realität gibt es kein Objekt von Anhaftung. Die Objekte von Anhaftung ist unsere Nichtwissen bedingt. Deswegen Buddha erklärt bedingte Entstehung, Anfang ist Nichtwissen. Und dann in Sutra von rechten Ansicht, der weise Sariputta fragt ihn, was ist Ursache von Nichtwissen? Und der Buddha sagt, die Asavas, die Befleckungen des Geistes. Durch Befleckungen des Geistes kommt Nichtwissen, durch Nichtwissen erzeugen wir Karma. Und durch Karma erzeugen wir diese Anhaften an Bewusstsein. Und durch Anhaften an Bewusstsein, Anhaften an Empfindungen, durch Anhaften an Empfindungen neue Karma und durch neue Karma gehen wir immer weiter. Das ist Teufelskreis. Wie kommt man weg von diesem Teufelskreis? Durch Wissen. Nicht Wissen kann man nur durch Wissen beseitigen. Befleckungen des Geistes ist was? Ist Begierde und wieder Ignoranz und wieder Anhaftung an Existenz und nicht richtige Ansichten. So dreht man diese, wir drehen so wie diese Seidewurm. Seidewurm, er macht eigene Lankavatara Sutra, erklärt. Wir drehen in eigene, wie sagt man diese? Kokon. Kokon. Wir drehen in eigene Kokon, so wie der Seidewurm. Und Dhammapada ist mit Spinne verglichen. So wie Spinne erzeugt sich eigene Netz, durch Nichtwissen, wir erzeugen uns eigene Welt, die der nicht entspricht der Realität. Aber wir halten daran fest. Und wenn jemand es von uns wegnehmen kann, dann zeigen wir die Zähne. Gibt es in den Aufzeichnungen Beispiele für eine Welt ohne Anhaftung? Beispiel von einer Welt von Anhaftung? Ohne Anhaftung. Beispiele oder ist das auch wieder eine Illusion? Ja, es gibt Beispiele. Wir haben von Lankavatara Sutra gesprochen. Lankavatara Sutra erklärt, so wie ein Schauspieler auf der Bühne, so wir erzeugen unsere Rollen. Aber wenn die Zuschauer durchblicken, die Masken, was heißt auf Sanskrit Maske? Samskara, Sankara. Ja, natürlich. Ursprüngliche Bedeutung ist Maske, so wie die Schauspieler auf der Bühne in Griechenland, in Indien auch noch heute, die tragen alle Masken. Und die Maske, die Persona, Maske auf Lateinisch ist Persona. Ja? Und die Maske dann, je nach der Farbe, chinesische, vietnamesische auch, Theater, ist nach der Maske weiß man, welche Rolle der, ob es Eifersucht ist, Liebe ist oder Hass ist, die Farbe schon sagt, und in die Mudras sagen genau, was der Schauspieler für Rolle spielen hat zu spielen. Aber die Lankavatara Sutra sagt, wenn der Zuschauer versteht, durchblickt die Rolle, dann der Schauspieler mit Scham geht weg aus der Bühne. Und weggehen aus der Bühne ist die wahre Realität. Das heißt nicht, dass man nicht tut. Man tut, aber mit Weisheit. Ohne Maske. Buddha hat noch 45 Jahre. Ohne Maske gelebt. Die in Zen spricht man nicht von Maske, aber spricht man von Schwanz. Der gute Zen-Meister immer. Er sagt, weg mit dem Schwanz. Warum zeigst du den Schwanz? Weipa. Wir tragen mit uns diese Weipa hier. Und diese Weipa ist eigentlich diese Akkumulation von Samskaras. Wir haben Tiere in uns, alle Insekten, alle Fische, alles ist da in diesem Schwanz. Und dieser Schwanz ist so wie diese Maske. Aber auch das Gute, nicht nur das Negative, auch das Gute. alles gut zusammengefasst ist dann, was ist Wahrheit. Summum bonum. Natürlich. Aber wenn man an den Guten anhaftet, dann ist es Illusion. Illusion. An Ware kann man nicht anhaften. Deswegen ist es summum bonum. Das Gute zusammengefasst ist das, an was man nicht anhaften kann. Das heißt nicht, dass man, wenn man erleuchtet ist, man tut nicht gut, man tut gut, aber ohne anhaften. Denn alles ist heilsam. Heilsam, unheilsam. Ist so heit. Das ist Mahayana. Heilsam und unheilsam gehört zu dem unterscheidenden Geist. Aber wenn der Buddha, er lebt und er handelt, und er, das ist die Summa summarum von dem Guten. Ja, aber ohne Anhaftung. Ohne Anhaftung. Heilsam darf man nicht anhaften. Ja. Deswegen, Soheit ist Summum Bonum von Heilsamen. Prima. Endlich öffnen Sie den Mund. Also, ich sitze, wir haben ja gesagt, dass Gier, also Neugier, was Gutes ist. Aber ist das nicht auch Gier? Neugier ist, es gibt ein Sprichwort in Dharma, der Buddha sagt, alle sabbe dhamma chanda mulika. Was heißt das? Alles ist durch Wunsch erzeugt. Haben Sie gehört schon? Jetzt, es gibt positiven Wunsch und es gibt Wunsch, dass was Gutes bringt und es gibt Wunsch, was Leiden bringt. Die meisten von unseren Wünschen nach der Buddha-Lehre sind Wünsche, die Leiden bringen. Aber echter Wunsch, das also heilsame Wunsch ist Wunsch nach Dharma. Das ist heilsam. Wunsch nach Sinnenbefriedigung. Natürlich, wir brauchen viele Sachen, damit wir leben. Aber Wunsch nach mehr, als wir brauchen, das ist unheilsam. Aber die meisten von uns wünschen mehr, als wir brauchen. Und das ist unheilsam. Das bringt Leiden. Und Wunsch nach Wahrheit ist heilsam. Warum ist heilsam? Weil Dharma im buddhistischen Sinne ist etwas, was sich nicht, was man nicht greifen kann. Wahrheit kann man nicht greifen. Wenn man Neugier ein positiver Wunsch. Neugier ist ein schlechtes Wort. Gier, weil es mit Gier verbunden ist und Gier ist eigentlich negativ. Aber wir lassen uns nicht viel durch an den Worten fassen. Neugier heißt eigentlich Wunsch hat viele Bedeutungen. Auch Enthusiasmus. Enthusiasmus für etwas ist, Chanda ist auch Enthusiasmus. Wunsch, etwas zu machen. Dieser Wunsch, etwas zu machen, kann gute Resultate bringen oder kann schlechte Resultate bringen. Wenn es gute Resultate bringt, ist heilsam und man soll es machen. Wenn es schlechte Resultate, dann ist es unheilsam. Dann wenn wir Wunsch nach den Dingen, die gute Resultate bringen, haben, dann tun wir heilsam. Ist das so oder nicht? Hm? Kann man akzeptieren? Ja. Na prima. Verstehen wollen, ist das noch etwas anderes? Weil, so wie ich es verstanden habe, ist verstehen wollen auch ein Hindernis, um es kann, so heißt. Kann aber nicht unbedingt. Kann aber nicht unbedingt. Wenn es die Motivation ist positiv, in Buddhismus spricht man von Motivation. Wenn Motivation positiv ist, dann Wunsch bringt gute Resultate. Wenn Motivation ist nicht positiv, für sich selbst will ich was wissen, damit ich besser bin als die anderen, damit ich die anderen wegschiebe, dann ist natürlich negativ. Auch wenn man gute Sachen wünscht, zum Beispiel, es gibt Leute, die Buddhismus lernen, damit sie Karriere machen und oder damit sie Buddhismus kritisieren, früher die Missionäre und so weiter. Das ist auch gewisse Interesse, Enthusiasmus, aber sie haben Motivation nicht um Wissen zu erlangen, sondern dann alles hängt von Motivation an. Auch wenn man gute Sachen macht, zum Beispiel ich lerne Medizin. Medizin ist wunderbar, man kann so viele gute Sachen machen. Aber wenn man es lernt mit Motivation, dass man viel Geld verdient und noch mehr genießt, mehr Häuser, mehr Autos und so weiter, und dann dieses Medizinstudium wird unheilsam. Obwohl es so eine gute Sache ist. Ist das nicht so? Jetzt in der Mahayana-Lehre, der Bodhisattva sogar hat, das gibt nur in Mahayana, hat sogar getätet. Es gibt in Jataka Mahayana Sammlung von Jatakas, es gibt eine Geschichte, dass Buddha in früheren Leben war auf einem Schiff, Kaufmann, und auf diesem Schiff befanden sich 500 Kaufleute. Und der Kapitän sah diesen Reichtum von diesen Kaufleuten und wollte sie täten, damit er sich erreicht und erwirbt Reichtum, das sie tragen für Handel. Dann der Bodhisattva hat das gesehen, seine Ansicht hat verstanden und er hat ihn getätet, damit er diese 500 Kaufleute rettet. Und er hat in diesem Sinne wirklich keine Tat mit unheilsamen Folgen getan. Aber in der Theravada-Lehre, Tätern ist immer unheilsam. Mahayana wird betont, dass Geist entscheidet alles. Sogar Tätern kann in gewissen Zuständen oder Liegen kann in gewissen Zuständen heilsam werden. Wenn zum Beispiel wieder Faschismus kommt und Gestapo jemanden sucht, ich sage, er ist nicht da, dann ist er heilsam, nicht unheilsam, oder? Nicht. Alles hängt von Motivation. Die Grundlage für Erleuchtung waren die fünf Silas. Man muss immer ehrlich sein. Alles hängt von Motivation. Silas in Mahayana, die Silas muss man auch mit transzendentaler Weisheit verstehen. Das ist der Unterschied zwischen Mahayana und Theravada. Akzeptiert in Theravada die alle drei die Räder des Gewissens? Theravada? Ja. Wie kann es akzeptieren? Es akzeptiert nicht. Natürlich nicht. Das ist in Theravada es gibt nur diese erste Rat. Sie denken, dass Mahayana nicht von Buddha gesprochen wurde. Aber das ist auch Vorurteil. Genauso wie Mahayana denkt, dass Theravada ist niedrige. In Tibet sind die meisten Mönche überzeugt, dass wenn man Theravada isst, ist man meditiert nur für sich selbst. Man ist egoistisch. Und solche Vorurteile gibt es auch. Sehr viel sogar. In China ist es ein bisschen besser. Deswegen, man darf nicht denken, dass etwas existiert als absolut. Das ist Fehler. Alles existiert relativ. Das, was relativ ist, sollte man nicht anhaften. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht daran richtet. Man soll sich daran richten. Aber das ist relativ. Also was? Es ist gar kein Problem. In konventioneller Realität alles das existiert, aber nicht in höchster Realität. Und ohne höchste Realität, Religion hat keinen wahren Sinn. Ja. Ist das klar? Das ist sehr gut, wenn Sie sich nach Silas richten. Natürlich, alle, sogar die Götter werden es loben. Der Buddha auch. Natürlich ich auch. Aber das heißt nicht, dass es höchste Wahrheit ist, absolute Wahrheit ist. Absolute Wahrheit kann man nicht anhaften. So entstanden Kriege, weil man da angehaftet hat. Nicht entstanden so viele Kriege schon, dass wenn man die Toten von den Kriegen gezählt hätte, die in Geschichte waren, dann würde man nie zu Ende kommen können. Immer noch Zweifel. Aber alle, angenommen alle Menschen würden sich an die Ziele halten, da würden doch keine Kriege entstehen. Na klar, sie sollen sich halten. Wer sagt, sie sollen sich nicht halten? niemand sagen, sie sollen sich nicht halten. Aber was in bedingter Entstehung entstanden ist, ist nur relativ. Ist nur relativ. Und das, was relativ ist, wenn man daran haftet, das ist Nichtwissen. Buddha hat das sehr, sehr klar erklärt. Aber Einstieg in die höchste Wahrheit ist durch konventionelle Wahrheit. Aber konventionelle Wahrheit macht Sinn nur mit höchster Wahrheit, wenn nicht höchste Wahrheit da ist. Konventionelle Wahrheit macht keinen Sinn. Alles macht Sinn, wenn Leerheit Sinn macht. Wenn Leerheit nicht Sinn macht, nichts macht Sinn. Was heißt Leerheit auf Sanskrit? Shunya. Was heißt Shunya? Shunyata. Shunyata ist der Zustand von Leerheit. Was heißt Leerheit? Shunya. Was heißt Shunya? Zero. Null. Wer hat Null empfinden? Empfindung von Null kommt von wo? Aus Indien. Nicht aus Ägypten, Griechenland, China, Mesopotamien, aus Indien. Das ist größte Empfindung von Mathematik. Wenn Null Sinn macht, alle mathematische Kalkulationen haben Sinn. Wenn kein ohne Null, keine mathematische Kalkulation macht wirklich Sinn. Und das ist genauso, auch heute noch in Hindi, Shunya heißt Null. Wenn Sie telefonieren, 3, 5, 0, 0, 0, Shunya, Shunya, Shunya. Alle Nummern und alle mathematische Kalkulationen sind sinnvoll mit Null. Ohne Null, keine mathematische Kalkulation wird sinnvoll. Genauso alle Wahrheiten haben Sinn mit höchster Wahrheit. Wenn nicht höchste Wahrheit da ist, keine Wahrheit kann Sinn haben. Das ist Mahayana. Wenn man das versteht, das Herz sich öffnet. Wenn man das nicht versteht, wird man bestimmt an konventionelle Wahrheit anhaften und durch diese Anhaften wird für sich selbst und auch für die andere Leiden schaffen. Das Schlimmste ist, Nagarjuna sagt auch, diese Shunyata, Leerheit ist Medikament für alle Anhaftungen. Beste Medikament für alle Anhaftungen. Wer an Shunyata haftet, der ist unheilbar. Shunyata ist Shunyata für diejenigen, die nicht verstehen, Mahayana. Shunyata ist Leerheit in dem Sinne, dass etwas nicht da ist. Aber eben Shunyata ist Shunyata, indem es vollkommen ist. Es gibt nichts da zu geben, nichts davon wegzunehmen. Shunyata ist Vollkommenheit. Und das ist sehr schwer zu verstehen. Leerheit eigentlich bringt eine Vorstellung, dass da etwas fehlt. Aber in Shunyata eben nichts fehlt. Deswegen die Silas machen sind, weil sie in Shunyata geschehen. Wenn Shunyata nicht da wäre, dann die Silas haben keinen Sinn. Sie haben Sinn, dass sie zu höchster Wahrheit führen. Wenn sie nicht zu höchster Wahrheit führen, haben sie keinen Sinn. Manchmal fühlen sich Menschen leer. So negativ ist das dann eine Illusion von der... Das ist, hat mit Leerheit nichts zu tun. Philosophische Leerheit ist ganz anderes. Das ist Missverständnis von Leerheit. Und das leider kommt vor. Die Leute haben Angst vor Leerheit. Aber Leerheit ist Fülle. Und indem man Angst vor Leerheit hat, das heißt, dass man nicht höchste Wahrheit verstanden hat. Und das ist eben, was der Nagarjuna erklärt auch. Jemand, der Wahrheit von Leerheit verstanden hat, er kann nicht Angst vor Leerheit haben. Ist unmöglich. Wie kann man Angst vor Nirvana haben? Aber die Menschen haben Angst vor Nirvana. Nirvana ist Nirvana, indem es nicht anzugreifen ist. Ohne Wahn. Ohne Nichtwissen. Michael hat dazu eine sehr gute Bemerkung. Ich spüre schon. Könnte man... Wäre es schwierig, mal einen Bodhisattva von einem überzeugten Christen zu unterscheiden, in dem Sinne, wenn jemand wirklich an Bodhisattva glaubt? Der Buddha ist kein Buddhist, der Christ ist auch kein Christ. Die Menschen sind Christen und Buddhisten. Der Buddha ist kein Buddhist. Er zeigt die Wahrheit. Heißt das, dass viele Wege zum Ziel führen? Ich weiß nicht. Wie kann ich es wissen? Und jetzt rezitieren wir. Haben Sie den Text? Metta-Sutta, gestern haben wir auf Deutsch rezitiert, heute auf Sanskrit, Pali. Okay, dann rezitieren wir Metta-Sutta, dann Tapejo auf Sanskrit und dann Herzsutra auf Sanskrit. Morgen wieder auf Deutsch. Ja? Immer wechselnd. Karaniya matta kusalene yantam santam padam abhisamecce sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani Santu sakoce subaroce apakicoce salahukavutti Santindrioce nipakoce apagabo kulesu ananugindo Nachakundang samachare kinci yenye vinyupare upavadeyon Sukino va kemino hontu sambe satta bhavantu sukitatta ye kechipana bhutatta

Pancha Skanda Stamsha Svabhava Shunyan Pashyatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Eva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Evam Eva Vedana Samya Samskara Vijnanani Iha Shariputra Sarvadharma Shunyata Lakshana Anutpana Anirudha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasma Chariputra Shunyataya Narupam Navedana Nasangya Nasamskara Navijanam Nachakshu Shrotra Grana Jihva Kaya Manamsi Narupa Shabda Gandharasa Sparshtavya Dharmaha Na Chakshu Vijnana Dhatu Yavan Na Mano Vijnana Dhatu Na Avidya Na Avidya Akshayo Yavan Na Jara Maranam Na Jara Marana Akshayo Na Dukha Samudaya Nirodha Margaha Na Jnanam Na Praptir Na Apraptih Tasma Chariputra Praptitva Bodhisattvasya Pragya Paramita Mashritya Viharati Achita avarana, chita avarana nastitva, atrasto, viparyasa atikranto, nishta, nirvana praptaha, triadva vyavastita, sarva sambuddha, pragya paramita mashritya, anutara, samyak sambodhim, abhisambuddha, tasmad gyatavyam, pragya paramita mahamantro, mahavidya mantro, Anutara mantra, sama asama mantra, sarva dukha prashamana satyam, amityatvat pragya paramitaya, ukto mantra tadyatha, gate gate paragate parasam gate, bodhisvaha, gate gate paragate parasam gate, bodhisvaha, gate gate paragate Parasamgate, Bodhisvaha. Jetzt haben wir so 10 oder 15 Minuten machen wir Lodrong Meditation mit Einatmen. Visualisieren wir schwarze Wolke, das in den Körper hineinfließt, im ganzen Körper. Ohne Ausnahme durch die Poren und dadurch akzeptieren wir Leiden von allen Wesen. Dann mit Ausatmen, wir wünschen allen Wesen Glückseligkeit und Erfüllung und die Hälfte, das Hälfte zu erreichen. Dann, wenn Sie Yogacara-Meditation lernen möchten, sehen Sie diese, visualisieren Sie diese schwarze Farbe und weiße Farbe und versuchen Sie zu verstehen, dass alles kommt vom Geist. Und der Geist ist nicht schwarz, nicht weiß, aber kann alle Farben nehmen. So, dann für heute machen wir Schluss mit Punya Parinama, Übertragung von Verdienst. Das ist ein von den Hauptübungen von Bodhisattva. Dann erst auf Deutsch. Mögen, wie sagt man auf Deutsch, dieses Wohl, was wir heute geübt haben durch Lernen und Praktizieren von Dharma, möge es für Wohl von allen Wesen dienen. Und dann jetzt auf Vietnamesisch und dann rezitiere ich auch auf. Dann ich rezitiere auf Pali noch. Eta vata ca amehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata ca amehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata ca amehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu lokasasana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu desana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu tumampara. Devo vasatu kalena sasa sampati hotucha pito bhavatu lokocha raja bhavatu dammiko sadhu sadhu sadhu. Gute Nacht.